herzlich willkommen zum Uncast Folge 242. Time. Manche haben sie einfach. Und das hat sicherlich, wie ihr bestimmt schon wisst, natürlich mit der Vorstellung der Pebble Time zu tun. Und da komme ich dann auch gleich, das ist nämlich das Thema der Sendung. Und dann haben wir natürlich wieder einen Haufen News zusammengetragen. Ja, Community war diesmal sehr, sehr wenig los da. Aber naja, gut, man kann ja nicht immer so gut sein, ne? App der Woche gibt's dann auch, logischerweise. So, und jetzt bin ich irgendwie total anders gewesen als sonst. Ja, keine Ahnung, wieso. Bin jetzt selbst entsetzt, wie sich das wahrscheinlich jetzt angehört hat. aber ich war vielleicht so überrascht von diesem Pebble-Vorstoß, ja, der da ja schon angekündigt wurde, ein paar Tage im Voraus. Da hatte ich ja drüber gesprochen mit diesem Countdown, der runtergezählt hat. Und da habe ich letzte Woche auch gesagt, ja, wahrscheinlich eine neue Uhr kann das nicht sein, eine neue Pebble kann das nicht sein, weil das dauert ja sehr lange von der Entwicklung her und das könnte höchstens eine normale Produktankündigung sein. Und ich habe mehr auf Software getippt. Tja, Software ist es, auf jeden Fall auch. Die Pebble Time Software und die Pebble Time Smartwatch. Ganz genau, Pebble hat tatsächlich aus dem Ärmel eine neue Pebble gezaubert. Das heißt, nicht aus dem Ärmel, sondern die haben die ganze Zeit entwickelt und waren schön still und haben sogar anscheinend falsche Informationen gestreut. Denn die hatten mal gesagt, es gibt keine neue Smartwatch dieses Jahr. Und siehe da, hier ist die neue Pebble Time. Ja. Die Uhr ist fertig. Ja. Man hat aber trotzdem eine Kickstarter-Aktion ins Leben gerufen, natürlich klar, um Kapital heranzuschaffen für die Produktion dieser Uhr. Und nach 20 Minuten war die geforderte Summe von $500,000 erreicht. Ja, 20 Minuten. Und nach 7 Stunden war abzusehen, dass es die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Und jetzt, wenn ich jetzt gucke hier im Moment, sind es $11,6 Millionen, die bereits zusammengekommen sind. 11,6 Millionen, 500.000 wollten die. Und 53.000 Leute haben etwa jetzt sich für eine Pebble im Vorverkauf sozusagen entschieden. Ja, damit sind die, soweit ich weiß, auch alle weg. Genau. Und zwar gab es ja da dieses Paket $159 ja, im Vorverkauf, beziehungsweise über diese Kickstarter-Aktion $199 ist ja der reguläre Preis. 10.000 waren ja sofort weg. Dann gab es weitere 30.000 durch den überragenden Erfolg. Dann ja, kamen noch ein paar dazu und das war's dann. Ja. Also insgesamt, ich weiß gar nicht, ob alle 53.000 eine Pebble überhaupt bekommen, jetzt als erstes, ja, weil das dann doch die Zahl eigentlich übertroffen hat, die man quasi in so einer gewissen Zeit eben produzieren kann. Und ja, also ich bin überrascht. Nein, nicht wirklich. Es war mir schon klar, dass die Fanbase von Pebble ziemlich groß ist. Und nachdem ich das Video gesehen hatte von der Präsentation, ich hatte leider hier einen Tag lang, in Anführungszeichen, verpennt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Haben wir also das Video erst dann angeguckt, einen Tag später, und dann wollte ich sofort hingehen und eben hier mich eintragen als Unterstützer, aber tja, da war das Kontingent schon weg. So schnell geht das. Die Oberfläche, die, also die Uhr, einmal dieses E-Paper Color Display, ja, sieht meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Und ich finde auch es ganz, ganz toll, dass Pebble bei dieser E-Paper Technologie geblieben ist. Da komme ich gleich noch dazu. Die Farbe wertet das schon ein bisschen auf. Die Oberfläche ist eben darauf auch ausgerichtet dann. Und die Oberfläche hat es in sich. Also Pebble hat ja gesagt, sie wollen keine weitere Uhr sein, ja, und damit war sicherlich Apple und auch Android Wear gemeint, die versuchen, ein Smartphone auf die Uhr zu bekommen. Ja, das ist Blödsinn. Ja, und das ist auch meine Meinung, das war auch der Grund, warum ich mir letztendlich dann, warum überhaupt die einzige Smartwatch, die in Frage kam, eine Pebble war. Ja, also Clicky-Bunti am Arm und Flappy Birds niemals, ja. Und stattdessen dann 8 Stunden hält die Uhr durch, oder wenn man ein bisschen sparsam ist, vielleicht schafft man es dann über einen Tag mit 12, 13 Stunden, und dann muss man ans Ladegerät. Tut mir leid, also nein, so ganz so schlimm ist es dann, soll es bei einer Uhr dann doch nicht sein. Pebble 7 Tage, und haltet euch fest, die neue Pebble ebenfalls 7 Tage ohne Nachladen. Mit den ganzen Funktionen. Ist doch irre, ja. Und im Prinzip ist zwar das Konzept ähnlich wie bei der Original-Pebble, ja, das heißt, auf der Pebble selbst werden nur wenige Pebble-Apps installiert, während dann die Information über das Handy dann quasi gezogen wird. Also Benachrichtigungen beispielsweise für E-Mail, Chats und so weiter. Aber auch Sport-News wird jetzt direkt integriert werden, und auch eben die Kalendereinträge etc. etc. wird besser gehandhabt, auch das Wetter. Also da kann man sich darauf einstellen, dass gleich schon mal von Anfang an sehr viel integriert ist in diese Pebble-App, zusätzlich zu der Möglichkeit, dann eben weitere kleine Pebble-Apps zu installieren. Aber es ist eben nicht, und das ist ganz klar hier nochmal gesagt worden, es ist nicht das App-Konzept, was jetzt hier in neue Dimensionen geschossen werden soll. Im Gegenteil, ja, weil genau das wird ja kritisiert. Apps auf der Uhr. Nein, das ist wie, man will das Smartphone draus machen. Das ist einfach nicht richtig durchdacht bei einem Screen, der unter 2 Zoll ist, ja. Das ist doch Blödsinn, ja? Und deswegen wird das hier auch so bleiben, ja, dass es eben für die Smartwatch-Anwendung gedacht ist. Ja? Und das heißt eben, dass man sich auf Standardfunktionen konzentriert, die mit allem möglichen Kram noch erweitert werden kann. Hier ist zum Beispiel auch etwas Vernünftiges integriert worden, was viele auch kritisiert haben bei der Original-Pebble, nämlich ein Mikrofon. Damit kann man Sprachnotizen beispielsweise per Chat versenden, ohne dass man das Handy herausholen muss. Sicher kann man damit dann auch Sprachbefehle geben. Es wurde zum Beispiel im Video gezeigt, dass jemand einen Termin anlegt über die Spracheingabefunktion. Ja. Über was für ein System das dann bei Android funktioniert, das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber das wird man dann schauen. Möglicherweise wird zum Beispiel das über Google Now gemacht, ja, so dass man dann eben ganz einfach in die Uhr sprechen kann, das, was man normal ins Handy sprechen würde, und dann wird das Ganze ausgeführt. Das wäre ja mal eine schöne Sache. Und das würde auch dann wiederum eine vernünftige Erweiterung darstellen, ganz im Gegensatz zu dem immer mehr auf die Smartwatch klatschen, ja, und dafür dann alle paar Stunden aufladen. Ist ja Blödsinn. Also so sieht das Ganze aus. 7 Tage Battery Life, auch wieder hier wasserdicht, ja. Das war ja bei mir ein großes Argument. Was soll ich mit einer Uhr, die kaputt geht, wenn sie nass wird? Daheim, ja, im Trockenen, da brauche ich keine Uhr. Und auch keine Smartwatch zur Benachrichtigung, ja, sondern dort wo, wenn ich draußen im Wald bin, ja, beim Geocachen und es regnet wie Sau und ich deswegen das Teil hinten nicht aus der geschützten aus dem geschützten Rucksack holen will, ja, dass ich dann das Teil die Notifications, die ich bekomme und so weiter an der Uhr sehen kann, die hier schon halb unter Wasser steht. Ja. So ist das. Dann die Bedienung bleibt auch wie gehabt mit den Tasten. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, tja, Handschuhe und so weiter ist möglich. Touchscreen mit Handschuhe und auf einer Smartwatch. Ja, genau, nicht möglich. Aber hier die kann man immer bedienen. Optimal also. Und es arbeitet, die Uhr arbeitet auch mit Misfit und Jawbone Step Tracker zusammen. Ja. Und das scheint auch da, auch bei dieser neuen Pebble da, ja, sowas zu sein, was auch offenbar vielen Leuten wichtig ist. Hier also die Schrittzähler, ja, die Fitnessprogramme und so weiter und so weiter. Übrigens dieses Timeline-System, ja, was es da gibt, da dürfen sich jetzt die Besitzer der Original-Pebble vor allem freuen. Das Timeline-System wird funktionieren auf der normalen Pebble und der Pebble Steel. Ja, wann genau, weiß man jetzt noch nicht, ist noch kein Datum angekündigt, aber das soll funktionieren und wird mit allen Android-Geräten von Android 4.0 oder höher arbeiten. Und das heißt auch maximale Kompatibilität. Und ja, es wird auch wieder mit iOS 8 vom iPhone 4S und höher funktionieren. Also die Uhr schlechthin für die Leute, die sagen, ja, also das soll mit beiden Systemen funktionieren. Ja, soll es ja geben. Gut. Also ich bin recht begeistert, wie ihr vielleicht jetzt schon mitbekommen habt von dem Ganzen. Die Unterstützung, wie gesagt, durch die Community ist natürlich sehr, sehr groß. Nicht nur jetzt durch die Kickstarter-Community, sondern auch von den Entwicklern. Schon etliche haben beispielsweise über Twitter angekündigt, dass sie die Pebble Time da unterstützen wollen. Und sofort werden auch, sobald die genügend Informationen vorliegen. SDKs sind jetzt schon in der Developer-Community heute. Ja, glaube ich schon am Ankommen. Ja, genau. Aber ist noch nicht ganz vollständig. Der Watchface Generator Entwickler hat zum Beispiel schon angekündigt, dass der Watchface Generator dann auch für die neue Pebble Time mit Farbe funktionieren wird. Ganz klar. Ist ja irre. Tja, und das zeigt mal wieder, dass es möglicherweise bald einen großen Hype geben wird um eine bestimmte Smartwatch. Aber ich bin froh, dass es noch Leute gibt, denen das vollkommen wurscht egal ist. Und die zeigen Pebble Time, Farbdisplay, 7 Tage, wasserdicht, ja, geniale Benutzeroberfläche. Die hole ich mir und pfeif auf Konzern XY. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Und ja, wie gesagt, ich habe zwar jetzt keinen Platz ergattert hier für den Vorverkauf. Ich glaube, im Mai sollen die ausgeliefert werden schon. Ja, ja, genau, im Mai. Und ich werde mir dann einfach, wenn die im Mai rauskommt oder im Juni, je nachdem, zum regulären Preis dann eben eine holen. Und damit ist dann gut. Solange tut's noch die alte Pebble, die ich ja jetzt gut hab. Wie gesagt, ich hatte ja immer gesagt, dass ich überhaupt an der Sinnhaftigkeit von Smartwatches stark zweifle und ich das auch mittlerweile also ein modetechnisches Fauxpas bei mir ist, dass man eine Uhr überhaupt anzieht. Ja. Aber da ich ja zur Rechtfertigung, ne, da ich ja ein Tablet als Phone benutze, ja, ein 8,9 Zoll Tablet, ist es schon blöd, wenn ich immer aus dem Rucksack oder aus der Aktentasche, ja, weil ich ja immer eine Aktentasche dabei habe, ne, also aus der Tasche, ne. Ich wollte mit ihm sagen, nicht in die Hosentasche, sondern irgendwo anders da. Und das ist dann Stress, wenn ich bei jeder Nachricht das Teil rausholen muss. Das habe ich gemerkt, weil das kann durchaus sein, dass ich da unterwegs bin und ich bekomme alle 5 Minuten eine Nachricht. Aber ich muss gucken, weil es könnte was extrem Wichtiges sein. Ja, ich tue nicht nur Katzenbilder verschicken über das Handy. Und deswegen habe ich gedacht, das war eine gute Idee. Und ich habe das nicht bereut. Ja. Weil die Pebble eben genau das macht, was ich will. Notifications. Ja. Und die restlichen Zusatzfunktionen, da habe ich mich auch dran gewöhnt. Schnelles Wetter checken und so weiter. Das funktioniert alles wunderbar gut. Und ja. Übrigens, was auch sehr, sehr gut ist, ist, dass man die mit Zusatzprogrammen die Uhr, wenn die losgeht, also wenn man einen Termin hat und die Uhr legt da los, dass man da das auch nicht dann auspacken muss, ne? Wenn man irgendwo, vor allem wenn man irgendwo ist, ne, man hat vergessen, oh je, ich habe jetzt den Alarm gestellt, dann geht der Alarm los. Und so, was muss man dann machen? Ja, dann macht man die Tasche auf, ja, nimmt das aus der Tasche raus, macht die Schutzhülle auf, nimmt das aus der Schutzhülle raus, schaltet es und dann macht man den Alarm mit einem Fingerswipe stumm. Bis dorthin hat dann wirklich jeder in der Umgebung mitbekommen, dass bei einem der Alarm losging, weil man musste es ja sogar noch, auch wenn es gerade noch so okay war von der Lautstärke, ja, in der Tasche, dann holt man es raus, dann wird es lauter, dann holt man es aus der Schutztasche, dann wird es nochmal lauter. Ja, und so kann man dann ganz dezent das Ding in der Tasche lassen und schnell auswählen, okay, aktive Benachrichtigung, Clock, Dismiss, zack, und dann ist still. Dann schaltet sich die Uhr aus. Ja. Gut, ne? Also, ich bin begeistert auf jeden Fall auf die Pebble Time und ich muss halt jetzt noch warten. War zu langsam, aber dass es so extrem ist, hätte ich auch nicht gedacht, aber es zeigt, dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist bei den Menschen und dass es doch noch vernünftige Leute gibt. Ja. Gut. Der Android App-Umsatz, um jetzt mal zu den News zu kommen, in Deutschland zieht vorbei an Apple. Ja, so sieht das aus. Also, ihr wisst ja, wie das immer anfängt. Ja, die ganze Zeit war es ja so, dass es immer geheißen hat, okay, Google Plus ist zwar vorne mit den App Downloads und den Apps, die angeboten werden. Das ist jetzt schon geraume Zeit so, falls das noch jemand nicht weiß. Ja, also von der schieren Anzahl der Downloads her ist Android schon ziemlich lange an Apple vorbeigezogen. Aber immer wieder wurde eben eingeworfen dann, tja, aber der Gewinn, den die Entwickler machen, als ob das einen Kunden interessieren sollte, ja, die sind bei iOS viel höher. Ja. Wie gesagt, also ich weiß zwar nicht, warum das für irgendjemanden interessant sein sollte, außer vielleicht für den Entwickler selbst. Aber bisher war es halt eben immer so und das hat sich jetzt offenbar erstmals geändert. Denn das hat jetzt die Analysefirma App Annie, ja, herausgefunden. Und zwar, dass eben jetzt tatsächlich mehr Einnahmen generiert werden auf Google Play als im iOS App Store. Nun kann man das zwar jetzt nicht hundertprozentig anhand von diesen Daten sagen, ob das jetzt wirklich komplett ist, weil das ist wie, sagen wir mal, eine Stichprobe. Ja? Und somit wird also hochgerechnet. Nur ist das eigentlich auch ein übliches Verfahren, um so etwas zu machen. Gleichzeitig gab es von den einen oder anderen Entwicklerseite, natürlich meistens von denen, die zu wenig Geld kriegen, ja, die sich gemeldet haben und haben gesagt, das stimmt aber nicht, wir bekommen von iOS immer noch mehr. Da muss man natürlich auch überlegen, was sind es für Programme. Bei einigen Programmen wird sich das auch niemals ändern. Ja. Nur insgesamt gesehen, darauf kommt es ja an. Also wer zum Beispiel jetzt ein spezielles Programm hat, das schon lange in der iOS-Community Fuß gefasst hat und bringt dann eine halbherzige Android-Version heraus, sagt dann, ja, seht ihr, wir haben es ja immer gewusst, dass auf Android nicht so viel verkauft wird. Das darf man natürlich so jetzt nicht machen. Aber leider machen das genauso einige Firmen, die das offenbar noch nicht kapiert haben und nicht kapieren wollen, ja, weil es einfach sagen, nein, es ist wirklich schlimm, dass es immer noch sowas gibt, aber ja, es gibt es so, die Zähne knirschend für Android programmieren und das eigentlich gar nicht wollen. Also den Firmen sei gesagt, macht euch selbst, tut euch selbst einen Gefallen und hört auf, für Android zu programmieren. Ja, Geld ist nicht alles. Und wenn ihr eh dann nicht so viel Einnahmen kriegt, dann braucht ihr es ja auch nicht für die Google Play Plattform zu machen, für die Android Plattform. Und dann ist ja gut, ja. Aber andere Firmen, die eben sich da auch reinsetzen und auch mindestens mal gleichwertige Programme losschicken oder sogar umgekehrt, die eben auch von der Android-Seite herkommen und hier auch schon etabliert sind. Bei denen sieht es natürlich ganz anders aus mit den Einnahmen. Ja. Da hat ja auch Rovio schon mal Erfahrungen damit gemacht. Also es gab ja auch am Anfang die Diskussion darüber, ja, eben mit Werbung integriert oder eben ein kostenpflichtiges Programm. Und am Schluss hat man eben bei Android mit der Werbeversion wesentlich mehr Geld verdient als bei iOS mit der Kaufversion. Ja. Und das muss man auch immer sehen, wenn man solche Vergleiche macht. Ich denke, wann und ob und wie genau jetzt so ein Übergang aussieht, das ist auch ganz, ganz schlecht. Ich habe ehrlich gesagt auch schon in den letzten Monaten immer wieder, wenn ich gehört habe, die iOS-Umsätze sollen so hoch sein im Vergleich dazu, da muss ich sagen, dass das nicht ganz richtig ist, meiner Meinung nach, weil oftmals prozentual gesehen gerechnet wird, aber reelle Einnahmen ist ja dann was anderes wiederum. Das sind auch ganz normale Rechnungen, die beispielsweise Geschäfte machen. Ja. Verkauft man zum Beispiel von etwas 5000 Stück, dann ist es okay. Verkauft man das gleiche Produkt um die Hälfte billiger, aber davon 500.000 Stück, dann hat man im Schluss mehr Geld gemacht. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Und also quasi durch die Masse, ja, macht man dann eben Geld. Und genauso sieht man das hier auch dann wohl beim Play Store. Allein schon die schiere Masse an Android-Nutzer, die ist momentan ja so viel höher, ja, auf dem Markt. Also wie man es dreht und wendet, ja. Selbst wenn da wirklich nur 5%, ja, wären von den Leuten, die da kaufen, dann hätte man eine ähnlich große Basis wie bei iOS. Von denen, die kaufen. Ja, also mit 15% momentan Marktanteil in Deutschland iOS. Und so, dann könnt ihr euch also ausrechnen, wenn nur 15% der Android-User spendabel sind, nur 15%, ja, mehr brauche ich nur zu sagen. Gut. Als nächstes News-Thema war dann noch Hangouts mit Firmen über Suchergebnisse. Das finde ich ein bisschen kurios. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber auf jeden Fall soll es eben so sein, dass wenn man zum Beispiel in den Suchergebnissen jetzt nach einer Firma sucht und die nutzen eben Hangouts, ja, dann kann man einfach mit der Firma über Hangout in Kontakt treten. Also ob die Funktion natürlich auch häufig genutzt wird, ist natürlich eine andere Sache. Gut, ich meine, man kann ja nichts dagegen sagen, warum denn nicht? Ja, die Idee finde ich ganz gut. Google selbst macht das ja auch. Bei einigen Produkten kann man also auch direkt mit Google ein Hangout machen und dort mit jemand sprechen. Es ist ja auch ein ganz neues Ding und ich finde, es ist ja auch gar nicht schlecht. Aber ich denke, Google sollte doch lieber erstmal jetzt Hauptaugenmerk legen, Hangouts ein bisschen zu pushen, aber offenbar hat man in der Richtung schon fast wieder aufgegeben. Wenn man das Interview mit Sundar Pichai liest, ja. Aber naja, trotzdem denke ich, dass es ja, also nur eine ganz marginale Größe sein wird, dass jetzt Business Sites hier Hangouts nutzen könnten. Okay, gut. Das Problem mit Google Auto oder Android Auto, ja, habe ich ja schon mal angesprochen und genau das, was ich befürchtet habe, hat jetzt auch Toyota wieder wahrgemacht. Denn Toyota arbeitet nicht mit Android Auto zusammen, sondern bleibt bei ihrem eigenen System vorerst, das Entune genannt wird. Somit ist klar, dass die meisten Hersteller wieder, oder viele Hersteller wieder ihr eigenes Süppchen kochen. Toyota, das mag zwar auf unserem Markt hier jetzt nicht der Untergang von Android Autos sein, aber auf dem Weltmarkt gesehen, Toyota ist mit die, also ist die stärkste verkaufte Marke der Welt, Automarke der Welt, und das bedeutet wiederum, dass die meisten Autos der Welt, ja, in der Welt nicht mit Google Android Auto laufen werden. So, fertig. Damit ist schon eins sicher: Es werden die meisten Autos werden nicht mit Android ausgeliefert. Es wirkt sehr, sehr schade. Bevor man jetzt sauer auf Toyota wird, muss man ganz klar sagen: Die haben natürlich mit Entune auch viel entwickelt. Entune ist Schrott, ganz klar. Meiner Meinung nach ist Entune Schrott. So ein Schrott, dass es noch nicht mal ärgerlich ist für mich, obwohl ich ja ein Auto gerade mal vor ja, nicht ganz 2 Jahren einen funkelnagelneuen Toyota gekauft habe, ja, dass da Entune gerade noch nicht drin war. Ein paar Monate später kam es raus. Nachrüsten ist nicht, ja. Es ist auch nächstes Problem. Selbst wenn jetzt Toyota gesagt hätte, ja, alle neuen Autos ab 2015 in der und der Klasse, also dessen, dessen, dessen, dessen Modell, ja, alle Modelle haben ja nicht das gleiche System drin, geht ja gar nicht von den verbauten Hardware-Komponenten her. Dann wäre es nicht nachrüstbar gewesen für die anderen. Hat Toyota noch nie gemacht und auch kaum andere Hersteller, und das werden die auch nicht machen. Ja, also wirklich ist es so, wer zum Beispiel so ein neues System haben will, der braucht ein neues Auto. Ja, so lächerlich wie das klingt, das ist aber tatsächlich so. Zum Beispiel Ford Sync, ja, kann man auch nicht in jeden alten Toyota Ford bauen, ja, dann braucht man die neuen Modelle, die eben das können. Fertig. Ja. Und deswegen wird die Verbreitung von Android Auto schwieriger als geplant, falls Google nur den Weg geht über die Hersteller. Das muss anders da gehen. Also ich sag's ganz ehrlich, ein System, das über die Hersteller eingebaut wird mit Android Auto, das wird nicht funktionieren. Das wird sich in keinster Weise durchsetzen, weil die Flexibilität, die sowas braucht wie Android Auto, wird noch nicht mal annähernd von den Autofirmen ermöglicht werden. Ja. Was hier Google machen muss, ist, dass sie selbst ein System anbieten, das mit den, sag ich mal, mit fast allen Autos kompatibel ist, zum Nachrüsten, ja, vielleicht auch mit Tunern zusammen, ja, also mit Auto Werkstätten, die dann zum Beispiel bei einem Modell den integrierten Bordbildschirm rausmachen können und durch ein System ersetzen, das sowohl das Bild dann von dem Bordcomputer durchschleifen kann, als auch dann das Android Auto mit drauf macht, mit einem Gerät, das man dann extern anschließt. Also das heißt, man geht mit seinem Handy ins Auto, schließt sein Handy an die Schnittstelle an und wupp, hat man Android Auto in seinem System. Das muss die Lösung sein, was anderes kann keine Lösung sein und wird auch nicht funktionieren in der Autobranche. Das wird Google dann auch noch bitter erfahren, wenn sie das nicht machen. Ja, ein neues Update für Google Calendar ist jetzt wieder rausgekommen und da wurden ein paar Vorschläge aus der Benutzerschaft von Google umgesetzt, nämlich zum Beispiel, dass die Wochenansicht wieder zurück ist. Die 7-Tage-Ansicht, die wurde oft gewünscht und Google hat das jetzt tatsächlich auch hinzugefügt. Ja. Und außerdem kann jetzt genau festgelegt werden, ob die Geburtstage von Google Plus überhaupt angezeigt werden oder nicht. Das konnte man vorher schon ausblenden. Ich weiß eigentlich auch nicht, was da das große Brimborium drin war. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, ja. Als ich das mal wieder getestet habe. Ich nutze den Google-Kalender ja aus den bekannten Datenschutzgründen nicht. Ich muss aber wirklich sagen, ach ja, was auch noch dazu kommt, ist ICS-Files, ja, können jetzt direkt importiert werden. Also das ist auch eine, finde ich, eine riesige, tolle Neuerung. Das ermöglicht ein ganz anderes Umgehen mit dem Kalender, professionelleres Umgehen. Und auch Google Drive Files können jetzt zu Events hinzugefügt werden. Das heißt zum Beispiel, man kann jetzt sagen, okay, am Montag muss ich dorthin, ja, und dazu brauche ich zum Beispiel das und das Dokument, Stadtplan so und dieses Gesprächsprotokoll und das sind die Bilder, die dazu gehören. So, und da mache ich mir ein Google Drive Dokument, ja, pack das da rein und sag, dieses Dokument ist mit dem Termin verknüpft und dann wird es komfortabel aufgerufen bzw. angezeigt in dem Google Calendar. Das ist fantastisch, meiner Meinung nach. Also Google Calendars, muss ich sagen, gefällt mir seit einiger Zeit, seit das Material Design eben eingeführt wurde, da besonders gut auf Android. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann kaum noch aushalten, ja, mit dem absolut spitzen Programm Jordi zu arbeiten, ja, denn mittlerweile sind so tolle optische Features auch hinzugekommen und die ganze Optik von dem Programm und die immer weiteren Funktionen, die da hinzugefügt werden. Also, wenn jedes Mal, wenn ich Shorter aufrufe, könnte ich heulen, wie furchtbar das 1990 aussieht, obwohl, wie gesagt, das Programm top ist. Ja. Und dann sehe ich hier wieder die Screenshots. Ja, ich habe ja Google Calendar wieder runtergeworfen. Klar, nur mal zum Testen habe ich das draufgehört. Und dann sehe ich die Screenshots hier und dann kommen mir fast die Tränen in die Augen. Ja. Auch so Sachen wie zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt dann, weil wir gerade eben von Toyota gesprochen haben, stellt euch vor, ihr habt einen Termin beim Toyota-Händler, ja, dann gebt ihr ein, einfach nur Termin Toyota-Händler, zack, und dann habt ihr in der Übersicht auf einmal ein Bild von, also das Toyota-Logo drin. Automatisch. Das ist eine optische Aufwertung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr sagt, okay, da habe ich jetzt das Toyota-Logo, das nervt doch. Aber das ist unfassbar. Ihr könnt auf einen Blick quasi dann schon Rückschlüsse ziehen. Und zwar ohne, dass ihr irgendwas macht. Ihr müsst kein Bild suchen, das hinzufügen oder ein Icon auswählen, das dazu passt. Das macht Google alles automatisch. Ja, und es ist fantastisch. Ja, so ist es halt. Warum hat eigentlich noch kein Hersteller ein Kalenderprogramm jetzt entwickelt, das so gut aussieht und so gut funktioniert und so schön automatisch verknüpft, ja, mit Bilder eintragen und eigens automatisch eintragen, ja, wie eben Google Calendar. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist Google schon so schlimm, dass alle Angst haben müssen, das zu machen? Oder ich weiß es nicht. Ja, aber ich weiß wirklich nicht, wie lange ich das noch mit Shorter aushalte oder mit den anderen Kalenderprogrammen, die es da gibt, die optisch einfach aussehen wie, ja, eben wie die 90er Calendars, ne? Ja, so ungefähr wie übrigens die Google Calendar Optik im Web, katastrophal. Da muss Google schon noch was machen, meine ich, denn momentan ist die Unterschiede sind so groß den Smartphones und Tablets sieht das so fantastisch aus. Und wenn man dann Google Calendar im Netz anschaut, dann kriegt man genau dasselbe Gefühl, das kriegt bei Shorter, wenn ich es am Handy benutze. Nämlich, oh yeah, back to the 90s. Woohoo! Naja. Ja, YouTube-App, die ist auch geupdatet worden und zwar mit einer Schneidefunktion jetzt für unterwegs. Auch das eigentlich ein Feature, das hätte schon längst eingeführt werden müssen, meiner Meinung nach, weil es sehr, sehr vernünftig ist, wenn man gerade, wenn man unterwegs ist, macht ein Video. Jetzt hat man aber vor und nachher noch ein paar Sachen drauf, die vielleicht nicht optimal sind, die will man auch vielleicht nicht teilen, schon gar nicht öffentlich, ja. Und somit kann man das dann zurechtschneiden, das Video, und dann die bearbeitete Fassung quasi dann erst online stellen. Und ich finde, es ist auch schön überfällig und verbessert auch wieder die YouTube-App ungemein dann. Ja, einen kleinen, ja, was soll man sagen, Rant, ja, könnte man fast sagen, eine kleine Beschwerde mal wieder über die momentane Android-Presse. Ich habe in den letzten Tagen Dutzende von Nachrichten gelesen, wie man seine Encryption abschalten kann bei den Android-Geräten. Ich finde, das ist einer von diesen wenigen Artikeln, zum Beispiel auf AndroidCentral.com, die ich wirklich nicht gutheißen kann. Ja, wie blöd ist man denn eigentlich? Jetzt hat mal eine Sicherheitsfirma, jetzt hat mal eine Firma, ja, ein Sicherheitsfeature standardmäßig aktiviert. Jetzt geht's nur darum, wie man das wieder deaktivieren kann. Ey, die 1-2% Performance, die ihr da vergeudet, die muss man nicht opfern, zu Ungunsten der Sicherheit. Das ist Blödsinn. Und wie das hier so propagiert werden kann jetzt, ja, das kann ich schon mal gar nicht verstehen. Die paar Idioten, die meinen, sie brauchen keine Verschlüsselung, tut mir leid, dass ich schon so knallhart sag, ja, für die sollte man nicht die Leute jetzt umdrehen, die da eigentlich kein Problem damit haben und jetzt vielleicht hören, ah, oh ja, die Performance könnte ja besser werden oder könnte ja besser sein. Ah ja, dann schalte ich vielleicht die Encryption aus. Ja? Dummfug. Wer das macht, dem gehört eigentlich sofort alles abgenommen, ja, und virtuell ausgeraubt und alles Mögliche. Ja, weil dem gehört's nicht anders. Da kriegt man mal standardmäßige Sicherheit, ja, und die Newsredaktionen haben nichts anderes zu tun, als wieder zu schelten. Wollen die sich eigentlich beliebt bei Obama machen oder was? Seit dieser Obama-Typ da gesagt hat, dass er von Verschlüsselung nichts hält und dass die USA auch Zugriff haben muss, ja, auf die Daten und an die Firmen appelliert, hier auf die Verschlüsselung zu verzichten, ja. Seitdem fangen hier die Firmen an, oder sehe ich hier in den Medien, wie zum Beispiel bei Heise, ja, auf einmal zu sagen, PGP ist Unsinn, ja, PGP sollte man nicht benutzen, das ist veraltet und das macht eh niemand, ja, und jetzt auch noch das hier mit der Sicherheit, also nur die Anleitung groß bringen, wie man denn diese unglaubliche Verschlüsselung abschalten kann, ja. Da frage ich mich langsam, fließen da Gelder oder sind die Leute so dumm, die das schreiben, den Dreck? Ja, würde ich noch nicht mal sagen, wenn's wirklich so wäre. Ja, also selbst wenn ihr jetzt mit dem Abschalten von der Encryption wirklich merklich schneller wäre, dann würde ich es trotzdem nicht empfehlen. Ganz einfach, weil was kann wichtiger sein als die Sicherheit? Gut, Google will übrigens einen gewaltigen neuen Campus mit einem utopischen Baukonzept konstruieren. Also jetzt nicht irgendwo in der Pampa, sondern offenbar genau dort, wo sie sind. Sie wollen das gesamte Silicon Valley eigentlich in neue Dimensionen bringen. Mit einem ganz neuen Konzept. Wenn man so will, ja, also was heißt, wenn man so will, das ist ein ganz neues Konzept, ein futuristisches Konzept, das darauf basiert, die Schranken zur Natur und zur Außenwelt deutlich zu verringern. Ja? Das heißt, es sind riesige offene Kuppeln, ja? Die da quasi dann geschlossene Kuppeln miteinander verbinden. Ja? Im Prinzip ein Habitat, das aber trotzdem offen ist. Und das Ganze nicht nur designtechnisch offenbar ganz gut durchdacht. Da wurden zwei besondere Architekten, Designer requiriert, nämlich Bjarke Ingels und Thomas Heatherwick. Ja. Und die arbeiten jetzt noch diese Konzepte natürlich noch weiter aus. Aber man möchte weg von diesen unflexiblen Bürogebäuden. Stattdessen möchte man etwas haben, wo so flexibel ist, dass es sich quasi ganz schnell verändern lassen und die Arbeitsräume ja, so schnell an andere Anforderungen anpassen lassen, dass eben das ein ganz offenes Konzept ist. Ja. Es ist schwierig zu erklären. Vielleicht schaut ihr auch mal das Video an, das hier verlinkt ist. Und das ist eigentlich ein Proposal, ja, für die North Bay Shore. Es wird ein gewaltiges Projekt auf jeden Fall sein. 15 Jahre, beziehungsweise, nein, halt bis 2000, ich glaube, bis 2025 soll das dauern. Also 10 Jahre. Das wird ungefähr veranschlagt, bis die Büros dann bezugsfertig sind, zumindest mal die ersten Büros dann. Und da sieht man schon, wie groß eben hier dieser Aufwand ist, den Google da betreiben muss. Mal ganz davon abgesehen, dass es da natürlich auch noch um Baugenehmigung gehen, ja, und dass eben auch die Nachbarn dieser von Google eben mit einbezogen werden, denn die Idee, das könnt ihr an dem Video auch ganz schnell sehen, die umfasst nämlich mehrere Bereiche im Silicon Valley. Ja. IKEA geht übrigens auch noch ein paar andere Wege, ja. Zum Beispiel wollen die in ihre Möbel diese Key Charger einbauen, also diese Wireless Charger. Und das ist dann erstmal das erste Mal, wo ich sage, okay, hier werden jetzt Wireless Charger dann interessant, weil ich habe ja schon gesagt, was ich davon halte. Da hat man ein USB-Steckernetzteil, ja, und hat ein Kabel, und dieses Kabel steckt man in den USB-Port des Handys und legt es hin, und wunderbar, und dann wird es geladen. So. Und was ist anders da beim Wireless? Man hat ein USB-Ladesteckernetzteil, ja, hat eine Station, eine Ladestation, eine Schale oder ein Pad, ja, auf dem Tisch stehen. Dort kommt das Kabel rein, ja, legt's hin, und dort legt man dann das Handy drauf. Also, das heißt Wireless Charging? Unsinn. Wo ist denn das Wireless? Ja, nur weil man jetzt kein Kabel ins Handy stecken muss, stattdessen hat man das Kabel eben in das Ladepad gesteckt, sozusagen. Ja, also, da habe ich das Ladepad noch die ganze Zeit hier rumfliegen. Toll, noch mehr Schrott auf dem Schreibtisch. Nein. Das ist dann eine bessere Idee, denn da ist es ja verbaut im Möbel bereits, ja. Da muss man nichts mehr hinstellen. Da muss nur noch ein Stecker in die Steckdose, zack, und dann kann man an die entsprechende Stelle auf den Tisch das Handy legen, und es wird geladen, ja. Oder auch an Regale beispielsweise, ja, die da eben diesen Charger integriert haben, ja. Und da gibt es auch Nachttische. Das heißt einfach, man kann das dann auf den Nachttisch legen, und dann wird es geladen, ja. Oder auch Lampen, in denen das bereits schon integriert ist, ja. Übrigens sehr schön, eine Lampe hat hier auch noch zusätzlichen USB-Anschluss mit dran für die Geräte, die eben zum Beispiel kein Wireless-Charging-Möglichkeit drin haben, kann man die Lampe trotzdem kaufen und dann eben mit dem externen USB-Anschluss verbinden. Ganz toll. Und das finde ich dann wiederum sinnvoll, und da wäre dann vielleicht das die Rettung noch für die Sinnhaftigkeit des Wireless Charging, meiner Meinung nach. Ja. Mal sehen. Ah, jetzt bremst da wieder einer. Ah, hier ist wieder was los heute. Naja, gut. Also, was gibt's noch außer jetzt Lampen von IKEA? Möbel von IKEA. Akkus, ja, eins von meinen Lieblingsthemen, aber es hat schon fast mittlerweile, ich habe schon fast resigniert, ja. Akkus, die Firma, die immer wieder neue Geräte rausbringt, am Anfang sogar auf Vorreiter, wusstet ihr eigentlich, dass Akkus bereits schon Android-Tablet hat, als die Leute noch darüber gelacht haben? Richtig, das allererste Android-Tablet war schon lange, lange, lange, bevor überhaupt bei Google an Tablets gedacht wurde, mit Android, haben die schon eins auf den Markt gebracht. Ja, genau, mit dem ganz alten Android 1.5 war das, glaube ich, noch. Und jetzt bringen die wieder neue Geräte raus, und zwar hier ein Arcos 52 Platinum Smartphone, Arcos 59 Xenon und Arcos 62 Xenon. Auch bei Arcos geht die Bildschirmhöhe, Größe immer weiter nach oben, ganz klar, der Markt möchte das. OS Android 4.4 KitKat drauf, ja, dann ist es natürlich gleich schon mal wieder abgewertet. Na, auch wieder ein leidiges Problem bei Arcos. Die verschlafen die neuen Versionen regelmäßig und stellen Geräte vor mit alten Betriebssystemversionen, was natürlich dann sofort wieder einen schlechten Eindruck macht. Ja. Aber trotzdem hat Arcos diese Ignoranz nicht verdient von der Medien und von der Presse, auch wenn sie jetzt gerade, sag ich mal, bei diesen Geräten zeigen, dass sie dann ein bisschen zurückgefallen sind. Ja, das war früher anders. Da hatten die schon auch noch technische Daten gebracht, die einem hellhörig werden ließen. So werden die technischen Daten eigentlich nur durch die Preise relativiert. Das wird man gleich sehen oder gleich hören. Ja, also das Arcos 25 Platinum, wie die anderen Geräte mit einem MediaTek MT6582 Quad-Core Prozessor mit 1,3 GHz, ja, und eben mit 5,25 Zoll IPS Screen, wie alle anderen Geräte auch übrigens, die ich jetzt noch nenne, 1280x720 ist gerade noch so okay, aber ja, für die weiteren Screen-Größen, die ich jetzt gleich noch sagte, vielleicht ein bisschen wenig. 1 GB RAM, viel zu wenig natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. 8 GB Speicher, auch viel zu wenig. Das Arcos 5.2 hat 8,8 Megapixel Kamera, hinten 2 Megapixel Kamera vorne, okay, was soll's. Micro-SD-Card-Slot, Dual-SIM, es ist vorhanden wie bei allen anderen. Und ja, Netzwerkfunktion eben auch HSDPA+. Kein LTE. Und so hat das Arcos 5.9 dann auch die gleichen technischen Daten, aber eben 5,9 Zoll Bildschirm. Und das Arcos 6.2 Xenon ebenfalls die technischen Daten, aber ein 6,27 Zoll Display. So, jetzt sagt ihr, okay, also warum wird es überhaupt erwähnt von der technischen Daten her? Es ist ja weit abgeschlagen. Ja, das stimmt schon, aber wenn man das jetzt wieder in Relation zum Preis setzt, da sieht das Ganze anders aus, denn das Xenon 5.9, also das mit dem 5.9 Zoll Display, das kostet $149. Das Arcos 5.2 $158 mit 5,25 Display Größe und das 6.2 Xenon mit 6,2 Zoll $170. Und dann muss man natürlich wieder sagen, okay, da sind wir dann in anderen Preisbereichen. Also zumindest mal eine Konkurrenz für Android One-Geräte. Ja, definitiv. Meiner Meinung nach. Ja. Es gibt übrigens auch noch ein Oxygen 50 Plus. Ja, das ist so ein bisschen aus der Reihe. Das kostet um die $157. Ja. Das hat einen Octa-Core-Prozessor drin. 8 Megapixel Kamera, 16 GB Speicher. Leider ist jetzt hier nicht zu lesen, was für eine Hauptspeichergröße das Teil hier hat. Gut, also ihr seht schon, Arcos, ja, macht gerade so weiter, wie sie letztes Jahr aufgehört haben, ja. Aber tja, was soll man machen? Ich bin überzeugt, sie tun vieles, sie tun, was sie können. Die Medien halten eben Arcos immer klein und die können auch nicht zaubern dann. Ja, wenn sie nicht genug Medienaufmerksamkeit bekommen, dann können die auch keine großen super Geräte bringen zu super Preisen, ja. Kann man ja nicht finanzieren. Acer Jade Z ist angekündigt. Acer, ja klar, die Laptop-Firma. Schön gesagt, gell? Die zeigt jetzt ebenfalls ein neues Handy. Design, ja, Nexus S modifiziert, ja, meiner Meinung nach. Aber ein 5-Zoll-Display natürlich. Und Gorilla Glass 3, Quad-Core MediaTek-Prozessor, 13-Megapixel-Kamera, vorne 5-Megapixel-Kamera für Selfies, LTE ist vorhanden, ja, und das Ganze 110 Gramm, auch nicht ganz so schwer. Leider auch hier nur 4,4 KitKat beim Start, also schon wieder eine große Abwertung, ja. Über Hauptspeicher kann man jetzt so noch nichts sehen. Nein, wird noch ein bisschen dauern. Ist ja jetzt gerade ganz neu angekündigt worden, ja, quasi vor ein paar Stunden bei der Aufzeichnung hier. Und deswegen, ja, da kommt noch was nach. Ne? Genau. Dann war hier noch was, genau, zum Thema große Handys und so. Das Huawei MediaPad 2 ist als Telefon positioniert, und zwar als 7-Zoll-Telefon, genau. So muss man es auch sagen, ja. Und basiert auf der älteren Version von 2014, das Ascent Mate 7, aber natürlich, klar, was auch sonst deutlich verbessert. Und zwar soll da ein Moment. Ah ja, das soll ein 2 GHz Kirin 930 Ultra Octa Chipset drin sein. Ultra Octa, yeah, baby, Ultra Octa, yeah. Oh nein, aber auch LTE-Empfang, ja. Gut, also zu dem Prozessor kann man jetzt natürlich noch nicht viel sagen. Da muss man erstmal gucken, wie die Tests ausfallen. Ja. Hört sich aber schon mal gut an. 1920x1200 Bildpunkte Auflösung, 5000 mAh Akku, 13 Megapixel Kamera auf der Rückseite, 5 Megapixel Frontfacing. Android 5.0 Lollipop wird dabei drauf sein. Huawei hat allerdings auch ein paar Customizations drauf auf Lollipop. Klar, lässt sich wohl nicht vermeiden. Es gibt zwei Versionen, einmal mit 2 GB RAM und 16 GB Speicher onboard, und eine Version 3 GB RAM und 32 GB. Klar, da ist natürlich auf jeden Fall die letztere Version zu empfehlen. Ja. Übrigens beide mit Dual-SIM LTE verfügbar auch, ja, wer das auswählen will. Und auch das ist wieder, zeigt auch wieder zwei Dinge. Einmal, die Bildschirme werden größer, und auf der anderen Seite sieht man auch, dass es Nachfragen gibt eben bei Tablets, mit denen man auch telefonieren kann. Ja. Aber man kann es auch immer andersherum sehen hier. So hatte ich es ja auch gemacht. Dass man eben nicht unbedingt ein großes Telefon haben will, aber man kein Telefon mehr braucht, ja, und stattdessen lieber ein Tablet hat, bei dem man auch mal angerufen werden kann mit Headset, ja, oder eben auch selbst mal einen Anruf absetzen kann mit Headset, und das Teil bleibt in der Tasche, ja, wenn ein Anruf kommt, ja. Also diese beiden Faktoren scheinen eben doch immer wichtiger zu werden. Schon würden nicht so viele Firmen anfangen damit. Hätten sie es mal früher gemacht, dann hätte ich mir vielleicht einen von denen geholt. So ist es eben das Pipo geworden, ja. ja, zum Thema Pipo übrigens noch, also Updates. Ich habe ein komisches Update entdeckt für das Pipo-Tablet, aber ich bin noch nicht dazu gekommen zu probieren. Ob das für das T9 auch funktioniert. Es ist für das T9S auf jeden Fall vorhanden. Naja, gut, okay. Aber es wäre ein anderes Thema, da komme ich noch dazu, wenn ich mehr Informationen habe. Huawei hat noch was gebracht, und zwar eine Watch. Genau, ach ja, ehrlich, wirklich. Und zwar die Huawei Watch. Ungefähr so einfallsreich wie die Apple Watch, ne? Genau. Aber immerhin mit 400 mal 400 Bildpunkten Auflösung, rundes Display, AMOLED, und sie sieht optisch gut aus. Da kann man wirklich nichts sagen. Also ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde, die sieht aus wie eine Uhr. Tatsächlich eine Smartwatch, die aussieht wie eine Uhr. Wahnsinn, ne? Das ist ja unglaublich. Könnte man wirklich meinen, wenn man die Uhren der Hersteller so anschaut, die Smartwatches, können wir wirklich meinen, dass es was Besonderes ist, dass eine Smartwatch wie eine Uhr aussieht. Aber genau das tut die Huawei, und damit ist sie gar nicht so uninteressant, meiner Meinung nach. Die wird bestimmt ihre Interessenten finden. Leider hat Huawei hier bei der Vorstellung wichtige Daten nicht genannt. Auch das ist, scheint eine Unart zu werden. Außer diese 400 mal 400 Pixel Auflösung mit einem 1,4 Zoll Display ist hier nicht zu lesen mehr. Also hier steht nicht, wie viel, wie lange eben jetzt die Laufzeit ist. Ja, es steht noch drauf, dass es ein Qualcomm 1,2 GHz Prozessor ist und 4 GB Speicher integriert ist, 512 MB RAM und Bluetooth 4.1, dass eben auch Fitness-Tracker drin sind, ja, und ein Herzschlagmonitor, ein Pulsmesser, also, ja, und 6-Axis-Motion-Sensor, ein Barometer-Sensor, und so weiter und so weiter. Aber eben zum Beispiel nicht, wie lange das Teil genutzt werden kann, ohne dass man es aufladen muss. Oder es wird auch nicht erwähnt, ob das wasserfest ist. Ich meine, die sagen zwar für Fitness und auch für Walking, Running, Biking, Hiking, ja, da müsste man eigentlich davon ausgehen, aber ich kann euch sagen, leider ist es nicht so. Die Leute stellen sich wirklich vor, man kann Tracking gehen ohne eine wasserdichte Uhr. Das gibt's tatsächlich, das sind die Leute, die eben am Reißbrett sitzen, ja, und sich die so Designs ausdenken und den Fuß nicht vor die Tür kriegen. Nur so können die das sagen, ja, dass man allein schon vom Schweiß her, wenn man hier Tracking macht, anständiges, ja, kann man allein schon mit dem Schweiß seine Uhr ruinieren, wenn die nicht wasserdicht ist. Naja, okay, aber auch hier werde ich das natürlich im Auge behalten mit der Huawei Watch, weil, wie gesagt, die sieht doch sehr vielversprechend mal aus. Und ja, ich bin immer bereit, mich positiv überraschen zu lassen. Gut, dann komme ich mal zu dem Community-Eintrag, und zwar mehr Songs hochladen bei Google Music, genau. Das war nämlich hier eine Aktion. Matt Spiker hat geschrieben: Hallo, erhöhe auf 50.000, geht jemand mit? Ganz genau. Denn Google hat tatsächlich die Anzahl der möglichen Tracks, die man hochladen kann, zwar bisher bei 20.000, jetzt auf 50.000 erhöht. Also wieder viel Platz für Leute mit einer Riesenmusiksammlung. Damit sollte man eigentlich nicht in Nöten kommen, zumal es immer noch die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel ein ganzes Album als eine Datei quasi ja kodiert und dann eben hochschickt. Und dann hat man quasi ein ganzes Album als ein File. Aber angesichts der 50.000 möglichen Tracks braucht man das eigentlich nicht mehr zu machen. Das sind schon jede Menge CDs, Wahnsinn. Und in diese 50.000 zählen übrigens nicht die Dateien rein, die man eh schon kauft über Google Play. Also alles, was ihr über Google Play kauft, diese Dateien, diese Files, die werden nicht mit da eingerechnet. Also ihr könnt theoretisch 100.000 Songs gekauft haben, ja, und es ist ein einziger Track davon weg. Ja, könnt immer noch 50.000 hochladen. Wahnsinn, oder? Also da braucht ihr nichts mehr hochzuladen, denn dann seid ihr pleite. 100.000 Songs. Geil. Gut, dann die App der Woche: Record Sense Voice Recorder Lite hat es diesmal gemacht. Eine App, die habe ich eigentlich schon ein paar Tage auf dem Tablet bei mir. Und zwar, was macht die? Die macht Aufnahmen, Audioaufnahmen, ist gedacht eben für Sprachaufnahmen. Die Qualität ist allerdings recht gut. Man kann auch externe Mikros und auch Bluetooth-Headsets ansprechen da mit und kann eben von dort aus aufzeichnen. Für alle möglichen Arten von eben Stimmaufzeichnung ist das durchaus okay. Das Interessante bei der Version oder bei dem Programm überhaupt ist meiner Meinung nach zwei Sachen. Und zwar einmal, man kann synchronisieren mit Google Drive und damit auch mit allen anderen Android-Geräten, die Record Sense drauf haben. Ja. Das ist meiner Meinung nach eine fantastische Geschichte, vor allem wenn man kurzzeitig ein kleines Archiv erstellen muss. Ja, und das kann man hier auch wunderbar mitmachen. Zum Beispiel, um ein Interview vorzubereiten. Ja, dann kann man eben diese Aufnahmen machen, aber gleichzeitig dann eben per Google Drive synchronisieren lassen, sodass man es dann zum Beispiel komfortabel am Desktop bzw. am Laptop bearbeiten kann. Ja. Und die andere Funktion ist, dass man die Pebble als Fernsteuerung benutzen kann. Also man kann die Aufnahme mit der Pebble starten. Und das auch, ohne dass man vorher die App aufruft. Das heißt, man hat hier auch wieder sein Handy einfach am Tisch liegen. Ja, und dann kann man hier über diese App direkt die Tonaufzeichnung starten und auch wieder beenden. Und auch das halte ich für eine interessante Sache, für eine schöne Sache. Ich weiß, da denken vielleicht wieder welche an, im Moment, da kann man ja ungemerkt hier die Aufzeichnung einschalten, die Tonaufzeichnung. Ja, das könnt ihr. Das könnt ihr tatsächlich machen, ja. Ja, sollte man aber nicht. Aber für viele anderen Sachen ist es ganz gut und es ist auch wirklich eine totale Erleichterung, wenn ihr zum Beispiel öfters hier Aufzeichnungen startet und beendet, ja, zum Beispiel wenn ihr selbst euch Sprachnotizen auch macht, damit, dass ihr nicht ständig hier das Handy rausholen müsst und beziehungsweise eben dann anschalten müsst, euer Code eingeben, ja, weil jeder vernünftige Mensch hat ja schließlich sein Handy auch mit einem PIN-Code, Passwort oder Pattern-Lock oder sowas gesichert, ja, und nicht einfach nur anschalten, es ist offen, ja. Und das heißt aber eben auch dann, dass ihr das dann jedes Mal machen müsst, wenn ihr längere Sprechpausen habt und das unterbrecht. Und somit ist dann eben diese Fernbedienungsfunktion wunderbar geeignet. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Google Plus Uncast und dann findet ihr die Uncast Community. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zur Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S hinten. Sonst landet ihr wieder woanders dann. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.